Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 611 Outdoor King. Ja, neues Outdoor-Handy gibt's diese Woche. Habe ich eigentlich schon mal kurz darüber gesprochen, denn es hat noch ein besonderes Feature. Ja, das wird ein Thema heute sein, ein großes Thema. Aber es gibt noch was anderes sehr, sehr Interessantes. Und zwar, es gibt Neuigkeiten über das Nothing Phone. Ja. Also wird es im Laufe der Sendung diese beiden Sachen natürlich noch geben. Aber anfangen wir mal mit was Unspektakulärem. Android 13. Ja, unspektakulär, denn bisher war ja nicht viel Interessantes aufgetaucht, was Android 13 betrifft. Das hat natürlich schon mal meine Skepsis geweckt, ja, wenn da in der frühen Phase so wenig darüber berichtet wird, über große Funktionen, die da kommen. Ne? Aber wie gesagt, so ein Wartungsupdate ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe ja schon gesagt, jetzt schon wieder ein neues Design einzuführen wäre Unsinn. Von daher wird es eben eine Art Wartungsupdate werden. Aber immerhin sind jetzt noch weitere interessante Sachen aufgetaucht. Naja, interessant, ich weiß nicht, zumindest für einige. Es wird sogenannte Wallpaper Effects geben. Eigentlich etwas, was ich schon sehr lange erwartet habe. Und ich war immer wieder überrascht, dass es das nicht gibt. Also Effekte, die quasi auf die Wallpapers angewandt werden können. Möglicherweise auch eigene Wallpapers speziell mit diesen Effekten im Hintergrund. Das wäre eine Sache, also wie beispielsweise solche Parallax-Wallpapers, die eben auf verschiedenen Ebenen sozusagen bei Bewegung des Handys sich verschieben und das dann einen schönen 3D-Effekt bringen kann. Sowas könnte zum Beispiel auftauchen, ja. Oder auch eben Wallpaper, die je nach Tageszeit sich entsprechend verändern. Von einigen anderen Herstellern, Drittherstellern, hat man ja solche Wallpapers schon gesehen. Ja? Und eigentlich war auch schon mal am Anfang, beim ersten Pixel gab es da auch schon mal solche Wallpapers mit ganz zaghaften Effekten. Also ganz, ganz neu ist es nicht, aber das soll jetzt offenbar ein bisschen ausgiebiger sein, deswegen wurde das nochmal richtig erwähnt. Außerdem gibt es neue Media Controls, also das heißt die Steuerung von beispielsweise Playern etc., die wird etwas anders gestaltet werden oder überarbeitet werden. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir noch sehen. Ja, es gibt auch sogenannte Gestures, die man dann eben nutzen kann, beispielsweise für solche Sachen zu machen, wie beispielsweise eben vor-, zurückspulen und Play, Pause und so weiter und so weiter. Mal gucken, wie das wird. Also es tut sich noch etwas, ja, bei Android 13 an Sachen, die jetzt hier rauskommen. Es war die Developer Preview 2, trotzdem noch, also recht wenig, was man bisher an Features eben gesehen hat, aber okay, was soll's. Ja, OnePlus Smart Phones, die kommen jetzt in Massen. Und das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht so gut finde, muss ich ehrlich eingestehen, denn ich habe da Angst, dass viele Modelle jetzt untergehen werden, insbesondere die Mid-Range-Modelle und Low-End-Geräte von OnePlus. Da bin ich skeptisch für die Zukunft, wenn eine solche Fülle von neuen Geräten herauskommt, ob die alle dann noch so gut mit Updates beispielsweise versorgt werden, wie jetzt die Top-Modelle beispielsweise. Und es ist auch eine Abkehr von der bisherigen Strategie. OnePlus hatte bisher wenige Geräte, also ganz wenige Geräte und eigentlich immer nur ein Top-Gerät. Und dann kam nochmal ein Jahr später quasi ein leicht verbessertes Gerät und das war's. Dann hatte man ja diese kleineren Geräte eingeführt, diese Nord-Reihe. Ja, die haben sich dann aber als recht gut erwiesen, zum Beispiel eben das Nord 2 5G, das ist schon ziemlich gut von der Leistung her und vom Preis ebenso. Von daher wundert es mich nicht, dass die auch dann eine gewisse Popularität erreicht haben. Nur jetzt kommen immer mehr. Das OnePlus 10 Pro, ja, ist quasi, es ist heute erschienen, ich glaube, es ist heute oder morgen wird es erscheinen, ja. Dann, das ist das neue Topmodell, dann das OnePlus Nord CE 2 Lite, das wird es geben. Bisher, es gibt jetzt momentan natürlich das OnePlus Nord 2 und OnePlus CE und CE 2, aber es gibt noch demnächst noch ein CE 2 Lite. Tja, ihr seht, es wird langsam kurios. Ende April oder Anfang Mai kommt dann das OnePlus Nord 2T. Okay? Nord 2T. Und dann im Mai das OnePlus 10R. Zu dem komme ich übrigens später nochmal, viel später. Im Juli kommt dann das OnePlus Nord 3. Also jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, momentan gibt es das OnePlus Nord 2 5G. Bereits April oder früh im Mai kommt das OnePlus Nord 2T. Also quasi eine, wenn ich das so interpretiere wie sonst immer, das T suggeriert dann ein klein wenig besseres Gerät als das OnePlus Nord 2. Und dann im Juli bereits kommt schon das OnePlus Nord 3. Also, ja, dann ist natürlich für mich schon die Frage, wie geht das dann weiter? Und auch die Top-Modelle sind davon nicht ganz unbetroffen, denn es gibt auch demnächst ein OnePlus 10 Ultra. Oder OnePlus 10 Pro Plus, das weiß man nicht genau, wie das heißt. Es soll im September kommen. Also, das lässt natürlich Sorgen zu, was zum Beispiel mit Updates ist bei dem OnePlus Nord 2 5G, wenn es jetzt schon ein OnePlus Nord 2T bald gibt und dann ein OnePlus Nord 3 kommt. Also für Systemupdates längere Zeit. Ich weiß nicht. Also, wisst ihr, das Problem ist nämlich so. Es werden ja nicht automatisch mehr Entwickler. Und diese Entwickler, die müssen sich jetzt statt um ein Gerät, müssen die sich jetzt um Unmengen von Geräten kümmern. Und jedes Gerät muss getestet, geprüft werden. Die Updates müssen angepasst werden. Es gibt verschiedene Prozessoren, die unterstützt werden müssen und. Und das ist natürlich schon eine sehr bedenkliche Geschichte momentan. Also ich bin wirklich sehr skeptisch, was die Update-Versorgung jetzt betrifft bei diesen OnePlus-Geräten, die es jetzt schon gibt oder schon seit, sagen wir mal, ein paar Monate gibt. Das ist nicht besonders vertrauenserweckend, leider. Das Realme GT Neo 3, also ich meine, Realme haut hier auch ein Gerät nach dem anderen raus. Und jetzt ist das GT Neo 3 dran. In China ist es jetzt vorgestellt worden mit 150 Watt Ultra Dart Charging. Ja, für den es braucht. Aber viel interessanter für mich, MediaTek Dimensity 8100er Chipsatz mit 50 Megapixel Hauptkamera, 6,7 Zoll AMOLED-Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR10 Plus zertifiziert und eine optische Image-Stabilisierung an den Kameras, an der Hauptkamera. Und das hört sich doch alles sehr, sehr gut an, meiner Meinung nach. Die Preise In China sind natürlich traumhaft. Da kostet das Modell mit 12 GB RAM, 256 GB Storage nur $440. Das ist natürlich umgerechnet überhaupt nicht zu erreichen bei uns. Aber lasst es mal bei uns 549 Euro kosten, dann ist es auch immer noch ein recht guter Preis, denn der Dimensity 8100er Prozessor hat ziemlich gut abgeschnitten im Vergleich zu den Snapdragon Prozessoren. Das ist gar nicht so übel. Ja. Und dennoch ist eben dieses Gerät momentan nur für China angekündigt und da bleibt die bange Frage, wird es auch bei uns erscheinen oder nicht? Ich meine, es gibt in dem Preissegment mittlerweile auch noch Konkurrenz, die den gleichen Prozessor haben oder demnächst gibt es die Konkurrenz, die den gleichen Prozessor hat. Oder auch den die 9000er, damit die 9000er Prozessoren werden demnächst kommen, einige Geräte. Und da ja weiß jetzt nicht genau, ob man da jetzt unbedingt warten muss auf dieses Gerät oder nicht. Aber es sieht auch optisch ganz gut aus, die typischen Relle-Streifen bei dem Realme GT Neo. Ja? Also finde ich gar nicht so schlecht und naja. Wäre schon nicht verkehrt, wenn es bei uns hier auch erscheinen würde. Ja, ein offenes Geheimnis, der Sensormarkt für Kamerasensoren ist fest in der Hand von Sony und Samsung. Ja, also wer das noch nicht weiß, ja, so ist es. Das nimmt frappierende Ausmaße an. Also im Prinzip 45% aller Kameras in Smartphones sind von Sony. 45%. Also egal welche Marke. Ja, das ist, Sony hat viel am Start von diesen Kamerasensoren. Die verkaufen das für so viele Hersteller und deswegen sind auch in den allermeisten Geräten, außer Samsung-Geräten, eben ein mindestens ein Sony-Chip drin. Manchmal auch kombiniert mit Samsung-Kamera-Chips. Ja, das hat ja heutzutage mehr als eine Kamera drin. Ja. Aber der Main-Sensor ist meistens ein Sony. 26% Marktanteil hat dann Samsung mit seinen Chips für, also Sensoren für Kameras. Das sieht man aber auch, ja, dass da eine große Lücke klafft zwischen Samsung und Sony. Dann gibt es noch einen dritten Anbieter, der einigermaßen was zu sagen hat. Der nennt sich OmniVision. Aber ehrlich gesagt, viel davon habe ich noch nicht gesehen. Und 17% teilen sich dann alle anderen Herstellern von Kamera-Chip-Sensoren auf dem Markt. 17%, ja, also das ist eine wahnsinnige Sache von Sony, was die da gemacht haben mit diesen Kamerachips. Und so langsam könnte man auch denken, ja, warum stellt Sony eigentlich noch Telefone her? Die sind ja vom Preis her sind die ja unter aller Sau. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die sind wahnsinnig teuer. Und die Leistungsdaten sind eher mittelmäßig bei den Geräten. Da kriegt man für weniger Geld mehr Leistung bei vielen anderen Herstellern. Ja. Aber dennoch hält Sony daran fest, auch wenn die Mobilsparte ganz schlecht dasteht und immer wieder auch mit Verlusten Schlagzeilen macht. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum es noch gibt, ein Show-Off-Produkt. Ja, ein Show-Off-Produkt. Hier, wir haben die Smartphones und hier sind unsere Kamerasensoren und ihr könnt auch von diesen Kamerasensoren welche haben. Ja, hier, da guckt euch das mal an. Ja, so ein Show-Off-Gerät eben, dass man eben noch im Smartphone-Markt mitmischt, sozusagen. Ja, ja. Jetzt komme ich mal zu dem ersten Thema, was ich da angesprochen habe, zum Outdoor King. Ja. Das ist eine ganz interessante Sache. Weiß da bei dem noch nicht mal genau, wie ich es aussprechen kann. Ja? Aber ich sag mal, Dugi, ja, S98. Hatte ich ja schon mal erwähnt hier in der Sendung. Das Besondere daran ist, das Teil hat zwei Screens. Ja? Ein kleiner, runder Screen auf der Rückseite, der übrigens auch Touch-Funktion hat, also voll einsatzfähig ist. Und der normale Screen natürlich auf der Vorderseite. Und damit hat man quasi hinten ein Infodisplay, eine Uhr und so weiter. Übrigens auch tatsächlich ein Zifferblatt da drauf. Also kann man auch auswählen, verschiedene Zifferblätter. Und andere Funktionen, die eben da eingestellt werden können. Also das finde ich eine schöne Sache. Also es sieht auch wirklich aus, als ob da eine kleine Smartwatch verbaut wird mit 1,1 Zoll Screen. Coole Sache. Und jetzt haben wir aber ein paar Daten mehr noch. Und das lässt mich doch sehr stark aufhorchen. Denn das Ganze ist ein Outdoor-Gerät mit 64 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Weitwinkelkamera und als Besonderheit eine 20 Megapixel Night Vision Kamera. Also perfekt für zum Beispiel Geocacher oder Leute, die eben Nachttouren, Nachtwanderungen machen. Coole Sache. In völliger Dunkelheit kann man da noch was machen. Nicht übel. Unterstützt wird das Ganze durch zwei Infrarotlichter auf der Seite, die eben dann auch noch ein bisschen die Szenerie erhellen, während dann eben die Night Vision Kamera das Ganze wieder auffängt, dieses reflektierte Licht. Sehr interessant. Dann für ein Auto-Handy auch nicht schlecht, 8 GB RAM, 256 GB Speicher. Das Ganze läuft mit einem Helio G96 MediaTek Chip. Der ist in etwa vergleichbar, ein klein wenig schneller, aber in etwa vergleichbar mit dem Snapdragon 750G. Damit hat das Teil ausreichend Leistung für die Aufgaben, für die es gedacht ist. Und der Akku von 6000 mAh ist natürlich für Outdoor-Fans besonders gut, denn da kann man 2 bis 3 Tage aktive Nutzung des Gerätes hinbekommen. Ja. Und damit hat man natürlich einiges an Power für längere Touren inklusive GPS-Aktivierung. Das ist ja für Geocaching also natürlich komplett erforderlich, ja, und zwar permanent. Und das Ganze mit einem 6,3 Zoll Corning Gorilla Glass Display. Android 12 ist drauf und zwar direkt beim Kauf. Das finde ich schon mal schön. Da könnten sich manche eine Scheibe davon abschneiden. Fingerprint-Scanner und ein frei belegbarer Knopf-Button auf der Seite des Gerätes. Auch das ist eine sehr schöne Sache, ja. Hier CGEO oder die USM-End-App drauf machen und schon kann man natürlich hier mit einem Tastendruck whoop, die Karte einblenden und sieht, wo man ist. Wunderbar. NFC ist mit drin. Es werden 4 Satellitennavigationssysteme unterstützt. Leider nicht angegeben hier, aber ich gehe mal davon aus, dass Galileo hier auch mit dabei ist. Und das würde heißen, sehr, sehr genaue Ortung des Gerätes möglich. Auch das für Geocacher natürlich sehr, sehr interessant. Und IP68 und IP69K zertifiziert. Zusätzlich auch noch den Miel-Standard 810G-Test absolviert. Das heißt, für extreme Wetterbedingungen und überlebt einen Fall von 1,5 Meter. Das ist nicht schlecht. Und globaler Launch soll starten ab heute. Und heute und zwischen heute und ab dem 1. April. Ja. Gibt es dieses Gerät extrem günstig auf AliExpress? Ich habe heute nochmal nachgeguckt. 271 Euro. Ihr habt es richtig gehört. 271 Euro. Nach dieser Aktion wird es 539 Euro kosten. Also ab 2. April wird es 539 Euro kosten. Was immer noch ein sauguter Preis ist für dieses Outdoor-Gerät. Das muss man ganz klar sagen. Ich setze den Link rein zu dem Artikel und dort ist auch ein Link zu der offiziellen Seite bei Doogie, oder ich mache einfach den Link direkt zur offiziellen Seite fertig, weil da findet ihr auch alle technischen Daten von diesem Gerät nochmal im Überblick. Ein Rugged Phone, wie es im Buche steht, und da macht es so richtig Spaß. Also wow, wenn ich die technischen Daten sehe, sind die wirklich für ein Autogerät wirklich super gut. Ja. Übrigens auch hier ein Sony Kamerachip drin. Ja. Diese Night Vision Kamera ist von Sony. Also wirklich faszinierende Sachen da drin. Und wie gesagt, auch sehr schön, dass hier auch ein Android 12 direkt bei Start drauf ist. Ach ja, External Storage ist auch möglich. Ja. Flashkarten bis 512 GB Speicher kann man hier einsetzen, noch so, dass die 256 GB dann sogar noch gut erweitert werden können. Nicht übel, nicht übel. Tja, so ist das. Und ich muss sagen, mir gefällt das ausgesprochen gut. Typ-C-Anschluss als USB, aber das ist, glaube ich, auch Standard mittlerweile. Ja. Und ja, hätte ich nicht schon meinen OnePlus Nord 2 5G? Ich glaube, jetzt würde ich mir das Doogie-Phone holen, weil dieses zweite Display, also ich finde das wirklich sehr genial und faszinierend, was man mit so einem kleinen Display hinten machen kann. Einfach das Smartphone quasi umdrehen, auf dem Tisch so liegen, ne, mit dem Display, Hauptdisplay nach unten, und da habt ihr das immer im Blick. Ja, und mit dem Teil kann man Gespräche annehmen und andere Sachen. Richtig genial. Wahnsinn. Eine integrierte Smartwatch sozusagen. Wow. Gut. Das war einmal der Outdoor King. Ja, und jetzt kommen wir zu was anderem. Etwas, eine Ankündigung vom Nothing Phone. Ihr habt richtig gehört. Ja, die Firma heißt halt Nothing. Ja, also nix. Es ist, also jeder Satz, jeder Promotion-Satz von denen ist schon ziemlich lustig, wenn der anfängt. Ne, mit so, Nothing hat das und das zu bieten. Oder die Nothing-Pressekonferenz. Ne? Ja, also. Und auch, wenn man von dem Gerät in dieser Präsentation noch nichts gesehen habt, die ich ebenfalls verlinken werde, ist das, was und wie Carl Pei das ankündigt, schon sehr beeindruckend. Ja, um es gleich vorweg zu sagen, weniger beeindruckt war ich natürlich, als er so die Partner vorgestellt hat und dann natürlich Snapdragon, ja, also Qualcomm. Dann erwähnte er, dass eben die Snapdragon-Prozessoren in diesen Nothing-Phones eingesetzt werden, aber okay, ich meine, da muss man auch mal über seinen Schatten springen, was soll's, ne? Die eine Bratpfanne soll jetzt nicht alles kaputt machen. Denn die Idee, die Vision, die Carl Pei hier offenbar hat, ist größer als der Prozessor. Das muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Marketinggewäsch ist oder nicht. Weil konkret gibt es noch gar nichts zu sehen. Ja. Aber die Ankündigung, dass ein eigenes, offenes Ökosystem kreiert werden soll, ja, also ein sowas wie, hat in dieser Vorstellung gesagt, wenn jemand ein Gerät haben möchte, bei dem einfach alles zusammenpasst, da muss er Apple kaufen. Ja. Man kann da widersprechen, aber so als Normalbenutzer, der kauft sich ein Gerät und da muss alles eben zusammenpassen. Ja, das muss alles funktionieren. Alles, was er von der Firma hat, muss absolut untereinander kompatibel sein. Hat er seine Uhr und seinen Computer und sein Smartphone und sein Tablet. Ja, und dann funktioniert das alles einfach so zusammen, ohne dass man sich groß Gedanken machen muss. Ja, auch nicht um Datenschutz, das ist ja ähnlich. Man muss sich keinen Gedanken machen. Ne? Ja, wird alles schon gut geregelt von Apple. Aber, so sagt er, dadurch wird der Benutzer natürlich gebunden. Er ist nicht mehr frei. Er wird in ein Ökosystem hineingezwungen, das es auch fast unmöglich macht, da wieder herauszukommen, wenn man mal darin gefangen ist. Weil je mehr Geräte und Produkte man hat, das perfekt abgestimmt ist auf dieses andere Gerät, desto schwieriger wird es, umzusteigen auf ein anderes Ökosystem. Ja, das sieht man zum Beispiel schon bei der Uhr, bei der Apple Watch. Wenn eine Apple Watch hat und kein iPhone, kann gar nicht alle Funktionen nutzen, die die Uhr hat. Darunter auch die Funktionen, die hauptsächlich angepriesen wurden für so eine Apple Watch, beispielsweise die EKG-Funktion. Lauter solche Geschichten, und da sagt Carl Pei, wird der Benutzer gefangen. Der Benutzer ist nicht mehr frei. Er wurde absorbiert, assimiliert sozusagen vom Apple-Ökosystem. Und Nothing möchte jetzt ein Ökosystem aufbauen, das offen ist, bei dem die Geräte von unterschiedlichen Anbietern offen eingebunden werden können, aber trotzdem perfekt zusammenarbeiten. Das ist allerdings eine Mammutaufgabe. Das sage ich ganz klar. Und oftmals frage ich mich, wie das überhaupt funktionieren soll. Ja? Denn das bedeutet eine Vielzahl von Hardware, eine Vielzahl von Kompatibilitätsproblemen und so wie momentan das Android-Universum ist, so ist eigentlich ein offenes Ökosystem prinzipiell aufgestellt. Das heißt, die Firmen produzieren Sachen, Geräte, Phones, Zubehörteile, alles, ja, und irgendwie müssen die dann zusammenpassen. Und dann haben wir das Problem, was wir auch im PC, im Windows-Bereich hatten. Es gibt so viele verschiedene Systeme, dass es eben schwierig ist, wenn man sich ja zum Beispiel einen Software-Titel kauft, ja, was beim PC oder eben hier in den Smartphones meistens dann das Problem Hardware-Produkte, dass die dann nicht einfach so nahtlos ineinander übergehen oder zusammenhaken und dann eben Schwierigkeiten verursachen. Das ist ja die große Herausforderung. Und Nothing, Carl Pei will mit Nothing jetzt genau diesen Schritt auferlegen und eben das ermöglichen. Ich finde es auch faszinierend, wie er gesagt hat, man da ein bisschen aus der Seele gesprochen. Er hat gesagt, die Technikindustrie hat uns verraten. Wo ist die Technik, die uns versprochen wurde? Wo ist die Spannung bei neuen technischen Produkten denn geblieben? Ja, er hat es genauso geschildert, so wie ich das auch sehe, als das erste Android-Gerät rauskam und diese Entwicklung dann kurz danach, wie die dann vonstatten ging. Das war eine faszinierende neue Welt. Und die Firmen haben Innovationen gebracht, die einem die Ohren schlackern ließen, ja. Stellt euch mal vor, wie innerhalb von kurzer Zeit, wie durch vom HTC G1 die Entwicklung vom ersten Nexus-Gerät und dann das erste Pixel-Gerät, ja, wie die dann vonstatten ging, aufregend, faszinierend, atemberaubende Technik, ja, und eine atemberaubende Entwicklung. Das ist das, was mich fasziniert, weil als Technik-Fan ist genau das das Richtige, ja. Aber es gibt auch für die normalen Nutzer, die jetzt für sagen, naja, Technik, ja, ist jetzt nicht wirklich so mein Hauptanliegen. Ich will einfach nur, dass es funktioniert. Aber auch die profitieren von einer technologischen Entwicklung, weil es immer wieder Sachen gibt, die faszinierend sind, die dann umgesetzt werden für normale Endverbraucher. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als man mir tatsächlich gesagt hat, das war, als in Deutschland die ersten iMode-Phones rauskamen. Das war iMode, weiß nicht, das kommt aus Japan, iMode, und das war so im frühen, bei den frühen, ja, eigentlich bei den normalen Handys schon war das. Von Smartphones konnte man dann nicht sprechen, ja, das waren Handys, normale Handys, aber die hatten iMode und dann konnte man in ein spezielles Internet gehen, ja, und dort dann eben Sachen machen. Und was haben die Leute immer gesagt? Was soll ich ein Internet unterwegs haben? Ich habe Internet daheim, dann brauche ich das nicht auf dem Handy. So ein Quatsch. Ja. Und heute sagt man eher, ich habe doch Internet auf dem Handy, wieso brauche ich einen Festnetzanschluss? So ein Quatsch. Ja. Also so haben sich die Zeiten geändert. Ne? Aber seit Jahren passiert nichts mehr. Und das habe ich ja auch schon seit einem Jahr oder so, jammer ich hier Woche für Woche rum, dass es nichts Interessantes momentan gibt im Android-Bereich und dass ich mir immer wieder Themen aus den Finger saugen musste, weil ehrlich gesagt in den Tech-News-Seiten bei Android und eigentlich auch in anderen Tech-News meistens nichts mehr Spannendes drauf ist. Es ist alles so langweilig. Immer das Gleiche, immer dasselbe öde Zeug, ja. Wie oft habe ich auch schon gesagt, Mensch, ein Smartphone sieht wie das andere aus. Ja, ob das jetzt runde Ecken hat oder scharfe Ecken, ob das jetzt ein bisschen dicker oder dünner ist, ob das jetzt grün oder gelb ist, ja. Einerlei, das Ding ist ein rechteckiges Ding, ja. Und sowas ist, dass das überhaupt noch designmäßig schützenswert ist, naja, okay, ist es ja angeblich nicht mehr, oder ist es ja anscheinend auch nicht mehr, weil, wenn ich mal so auf den Markt angucke, sieht ja alles gleich aus. Ne? Und deswegen ist auch ein bisschen die Faszination weg. Ja. Muss ich sagen. Und auch die von der Entwicklung her selbst. Ja? Die Kameras, das sind immer die gleichen, Kamerasensoren, ne? Wissen wir ja. Die Software, die da drauf ist, auch immer, ach ja, toll, ne? Dann kommt mal was Neues und was machen die Firmen, selbst die, wo das Neue das dann rausbringen, mit Material U beispielsweise, geben dann gleich eine Funktion, damit man zum alten Design zurück kann. Ja, nee, ich will was Neues, ja, was Neues. Wer das Neue nicht will, ist okay, brauch's nicht, ja. Gibt noch die alten Dinosauriergeräte, gibt's ja weiterhin, die sind nicht weg vom Fenster, ja. Aber es muss doch auch mal eine Innovation kommen, wo die Leute, die die Schnauze voll haben von immer dem Gleichen, die keinen Software-Switch brauchen, um zurück zum alten Dinosaurier-Design zu wechseln, ja, sondern die einfach sagen, dann das ist das Neue, das ist das neue Design, das ist das neue coole Ding, das möchte ich haben, das Neue möchte ich haben, nicht das Alte möchte ich haben, das Neue möchte ich haben, ja. So eine Firma muss es doch mal geben. Wo wären wir denn hingekommen, wenn man so eine Einstellung, ja, wie zum Beispiel, ich will aber mein altes Design, ja, dann hätte es niemals eine Entwicklung gegeben, niemals wäre ein Android-Handy erschienen, niemals, ja. Und da finde ich, da müssen die Firmen auch mal wieder einhaken. Und Nothing hat hier, Carl Pei hat hier gesagt, die wollen die Smartphones wieder spannend machen, wieder aufregend. Die Leute sollen wieder voll Erwartung, ja, die Neuigkeiten verfolgen, die es um diese Geräte gibt und sich die Finger abnagen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich hier diese sogenannte Vorschau auf das Smartphone bewerten soll, ja, weil das Problem ist, das war gar keine richtige Vorschau, das war nur eine komische Box, die da gezeigt wurde, ja, mit irgendwelchen aufblitzenden Symbolen. Nur eins ist interessant. Vielleicht haben wir diesmal keine kein Gerät in dem herkömmlichen Design. Also das heißt hier, ne? Also mit rechteckig meine ich halt, ne? Hier, ne? So länglich. Ja? Sondern vielleicht könnte das was anderes sein. Mehr so viereckig, also mehr so gleichförmig. Ja, wer weiß. Mal was anderes halt, ja. Das wäre ja super. Ne? Also, man darf gespannt sein. Und dann wurde natürlich hier noch die Oberfläche gezeigt. Die Oberfläche, dieses Nothing OS, ja. Auch da musste ich natürlich wieder schmunzeln. Nothing OS, ne. Nichts OS. Ja, also wenn man das sagt, dein OS, das ist ja nichts, ja. Dann hat man auf jeden Fall recht, ja, es ist nichts OS, genau, ja. Also wirklich, lustige Bezeichnung bei allem mit diesem Firmennamen. Das ist schon lustig. Ja, aber hier spannend, meiner Meinung nach, diese Schrift fast schon so retro anmuten, diese Dot-Schrift, ja, aus einzelnen Punkten hier so geformt und also mit aus runden Punkten geformt. Und der Audio-Recorder, der als Beispiel dafür gedient hat, um zu zeigen, dass man eben auch an innovativen Bedienungsstrategien gearbeitet hat. Das heißt, es sieht nicht nur aus, sondern es ist auch funktionell. Das finde ich auch interessant. Und ich meine, letztendlich müssen wir mal abwarten, was davon jetzt, wie gesagt, nur Marketinggewäsch ist und was tatsächlich so gemeint ist. Die Idee, das, was er jedenfalls gesagt hat, finde ich faszinierend. Und wenn er das wirklich hinkriegt, ein neues offenes Ökosystem mit einem neuen, aufregenden Gerät zu machen, dann bin ich da an Bord. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist der absolute Wahnsinn wert, dass wenn es endlich mal wieder was Spannendes gäbe. Wirklich, jede Woche, mir schlafen fast die Füße ein, wenn ich durch die Nachrichten gehe. Android, insbesondere Android, aber auch in vielen anderen technischen Bereichen. Auch davon ist auch Apple übrigens nicht verschont. Also, was in den letzten Jahren von Apple kommt, das ist einfach nur zum Heulen. Das ist keine Entwicklung mehr, das ist peinlich. Und wenn da nicht dieses Reality Distortion Field da wäre, wo man jeden Bullshit mit faszinierend, neu, aufregend umschreibt, ja, und das nüchtern betrachtet, dann würde man sehen, dass da seit Jahren gar nichts mehr passiert. Null. Das ist ein Trauerspiel. Ja. Und davon ist aber, dann braucht man im Android-Bereich jetzt nicht aufzujubeln und sagen, ja, wir haben ja gewusst. Ne? Nein, im Android-Bereich passiert genauso viel, nämlich nichts. Nichts. Ja, gut, es gibt ein klein wenig Verbesserungen, jetzt zum Beispiel eben durch den Umschwung langsam hin zu MediaTek-Prozessoren. Das ist schon eine kleine Revolution, aber das ist im Hintergrund. Und wenn wir uns dann angucken, ja, dein Snapdragon 8 Gen 1 ist langsamer als der MediaTek Dimensity 9000 Chip. Ja, das ist toll, ja. Aber jetzt die Unterschiede, die sind nicht so groß, als dass es wirklich einen riesigen Unterschied macht für das, was man mit dem Gerät dann letztendlich tun kann. Also wisst ihr, wenn der Prozessor jetzt doppelt so schnell wäre, ja, dann könnte man damit ganz andere Sachen machen, als mit einem Gerät, das eben ein anderer Prozessor drin hätte. Aber so ist es nicht. Selbst die Snapdragon-Prozessoren, diese Updates vom Snapdragon 888 zum Snapdragon 8 Gen 1, ja, das ist so klein, dieser Schritt, das ist ja, also da muss man ja schon Benchmarks haben, um da überhaupt einen Unterschied sehen zu können. Ja? Und der Dimensity, ja, er ist schneller, wie gesagt, als der Snapdragon 8 Gen 1, aber da ist der Unterschied nicht so groß, dass man das in der normalen Benutzung überhaupt irgendwas feststellen kann davon. Es sei denn natürlich bei Spielen, weil dann schaltet der runter, der Snapdragon 8, weil er mal wieder überhitzt ist. Und dann merkt man schon einen Unterschied. Aber wisst ihr, das reißt es nicht raus. Das reißt es einfach nicht raus. Ja? Und von daher, so ein normaler Benutzer, der wird kaum einen Unterschied spüren. Ja. Und was bleibt denn dann noch? Die Hardware ist so ziemlich die gleiche, Kamerachips drin. Ja. Das sehen wir ja auch hier. Da kommen vier verschiedene Versionen von dem gleichen Gerät raus. Das nennt sich dann ohne Bezeichnung, dann mit Pro, mit Pro Plus. Dann kommt noch ein Neo oder T oder sonst irgendwas. Ja. Und am Schluss hat man eine ganze Fülle von ja, fast das gleiche Gerät mit unterschiedlichen Prozessorstärken, Ausstattungen und aber es ist immer noch im Prinzip das Gleiche. Ja, und das ist eben schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Es gibt nichts mehr Neues. Und das ist eben auch im Android-Bereich so. Da, diese ganzen Entwicklungen sind so marginal momentan, dass man eigentlich nur noch sagen kann, ja Mensch, was soll das dann? Warum soll ich mir dann überhaupt eins kaufen? So ging mir das ja auch beim letzten Gerätewechsel. Ich wollte eigentlich mein Honor View 20 nicht weglegen jetzt, von der Nutzung her, sondern ich wollte es eigentlich weiter nutzen, weil das Gerät kann alles, was die anderen Geräte können, die jetzt auf dem Markt sind. Vielleicht ein bisschen langsamer schon, klar, aber immer noch schnell genug. Faszinierend schnell sogar. Und ansonsten ist es eigentlich genau das Gleiche. Ja, wie die anderen, wie die modernen Geräte auf dem Markt. Und das Teil ist jetzt schon 3 Jahre alt. Ne? Also, oder ein bisschen mehr. Ja. Also, da muss ich schon sagen, warum habe ich mir dann einfach ein neues gekauft? Ja, weil es keine Software-Updates mehr gab. Wunderbar. Übrigens auch ein Punkt. Hier, Carl Pei hat gesagt, nothing garantiert 3 Jahre OS-Updates und 4 Jahre Sicherheits-Updates. 4 Jahre Sicherheits-Updates, 3 Jahre OS-Updates, damit wäre das Gerät dann eines von den Geräten, die am längsten Support gibt. Also wenn eine Firma was auf sich hält momentan, gibt es 3 Jahre Sicherheitsupdates und 2 Jahre Software-Support. Nur wenige haben da mehr. Und eben die Nothing Phones sollen da mehr haben. Ein ganzes Jahr bei beiden. Das ist doch was. Ja? Also auch da, schön, kann man länger benutzen. Wunderbar, das ist schon mal gut. Ich habe mir, wie gesagt, das OnePlus Nord 2 5G geholt, weil ich hier keine Updates mehr bekomme für das Honor View 20. Ne? Ich meine, ich bin zufrieden mit dem OnePlus Nord 2 5G. Wirklich super gut zufrieden. Das ist ein ganz, ganz tolles Gerät. Das macht richtig Spaß, das in die Hand zu nehmen und damit rumzufummeln. Aber es ist eben trotzdem ein normales 0815 Smartphone. Und die Begeisterung hält sich da eben in Grenzen. Das ist wie ein Schraubenzieher für mich. Ja, ich habe mir einen neuen Schraubenzieher geholt, ja, weil es für den anderen Schraubenzieher keine Garantie mehr gibt, dass der nicht einfach so abbrechen kann, weil die Zeit ist rum. Das ist schon 3 Jahre alt, der Schraubenzieher. Da kann jedem Moment ein Geist aufgeben, ja, sozusagen. Und deswegen ist der nicht mehr, Anführungszeichen, sicher genug. Ja. Also muss ich einen neuen Schraubenzieher holen. Und den habe ich mir jetzt geholt. Der ist super schön, der glänzt und ja, und hat ein tolles Design außen, ja, und toll, ja, aber es ist ein Schraubenzieher. Versteht ihr? Mehr ist es nicht mehr. Und genau das ist das Problem. Ich will keinen neuen Schraubenzieher mehr. Ich will etwas vollkommen Neues, was den Schraubenzieher ersetzt. Ja, das ist es. Nun ja, vielleicht, wie gesagt, wenn Carl Pei nicht nur hier eben versucht hat, die Leute mit diesen Sachen zu verwirren und das auch wirklich ernst meint, was er gesagt hat und Nothing hier auch das schafft, dass es das Ökosystem etabliert und dass es auch diese Geräte aufregender gestalten kann. Auf die Hardware bin ich sehr, sehr gespannt auch. Ja. Ehrlich gesagt, wenn das Teil ein viereckiges, also so ein recht, nein, wie soll man das sagen, ein Quader auch nicht, nein, wie nennt man das dann? Ein gleichschenkliges Viereck. Genau, wenn das ein gleichschenkliges Viereck wäre, das Gerät. Ja, oder zumindest ein anderer Formfaktor hat, statt 16 zu 9 vielleicht 4 zu 3 oder sowas. Ja, das wäre mal eine interessante Sache und eine tolle Abwechslung. Ich würde mir sofort das Ding holen. Sofort. Sofern es natürlich keine 1.000 € kostet. Aber da hat er nichts dazu gesagt zum Preis. Abwarten und Tee trinken. Gut, ich sehe gerade, ich habe hier gar keinen Tee und einen Kaffee habe ich ja auch nicht. Was soll denn das? Meine Güte. Deswegen muss ich jetzt auch mal weitermachen. Also ohne Tee geht das ja gar nicht hier. Die Top 10 Flaggschiff-Prozessoren sind jetzt in einer Liste aufgelistet und ihr werdet jetzt stark sein müssen, ganz, ganz stark sein müssen als Android-Fans und noch stärker als Snapdragon-Fans. Also wenn ihr Bratpfannen liebt, jetzt ist es vorbei damit. Denn die schnellsten Prozessoren von Platz 1 bis Platz 6 sind allesamt von Apple. Schande, oh Schande. Ich weiß nicht hier, warum das in über 100% angegeben ist, aber ist ja egal. M1, das ist der Chip mit der besten Leistung bei Apple. Der hat eine Leistung von 295,4%, auf was auch immer bezogen. Dann, wie gesagt, geht es weiter bis dann auf Platz 6 der A14 mit 168,4%. Kommt auch ein iPad-Prozessor. Das iPhone 13 übrigens mit dem A15-Chip einmal ohne Pro Max mit 176% und das Pro Max hat 193,7%. Also man sieht gar nicht so schlecht. Der bestplatzierte Prozessor im Android-Bereich ist dann der MediaTek Dimensity 9000. Wo habt ihr es zuerst gehört? Wer hat es euch zuerst gesagt? Richtig, hier im Uncast von mir habt ihr es gehört. MediaTek Dimensity 9000 ist der beste Android-Prozessor, den es bis jetzt gibt auf diesem Planeten. Bam! So. Und zwar mit 167,9% nur knapp hinter dem A14-Prozessor von Apple. Ganz knapp. Der Snapdragon kommt auf Platz 8 mit dem Snapdragon 8 Gen 1 mit 153,6%. Und das ist schon ein ganz schönes Stückchen auseinander. Ja, also das ist schon was. Ja, ungefähr 15% auseinander. Wow. Nein, 14% auseinander, ja. Das ist schon heftig. Und so ist es dann eben auch entschieden, das Rennen. Aber wie gesagt, letztendlich reicht es halt nicht aus, um jetzt ein total aufregendes Gerät zu produzieren. Man sieht es ja hier auch bei den Prozessoren beim A15, iPhone 13 Pro Max mit 193,7%. Das ist wesentlich schneller als da der Dimensity 9000 MediaTek-Chip. Ja, dann würde man dann sagen, ach, dann ist ja das neue, aufregende, super geniale Überforderung des iPhone 13 Pro Max. Nein, nein, ist nicht. Das ist so langweilig, dass einem die Füße einschlafen. Sieht aus wie die letzten drei Generationen. Bringt nichts mehr. Und also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, gehen. Also, deswegen hat eben die Technikbranche ein Problem. Das hat Carl Pei richtig erkannt. Mensch, hoffe ich so, dass er das löst. Hoffentlich hat er aber die Erwartungen auch nicht so hochgeschraubt. Ja? Wenn der jetzt das Gerät vorstellt und es ist ein ganz normales 0815-Gerät, dann, tja, dann war es das. Das Ding muss jetzt aber wirklich was extrem Außergewöhnliches sein. Das erwarte ich jetzt. Hoffentlich hat er das nicht zu stark gehypt. Das VivoPad, das wird ja auch momentan gehypt ohne Ende. Und heute soll es rauskommen. Ja, natürlich habe ich jetzt noch nichts gehört davon, aber sowieso erstmal nur in China heute. Ne? bis es zu uns kommt. Wenn es überhaupt zu uns kommt, dann wird es noch ein bisschen dauern. Aber bei Tablets bin ich immer jetzt hellhörig, weil da kommt momentan kommen da sehr interessante Sachen raus, warum auch immer. Die Android-Tablets sind auf einmal zurück. Und hier mit diesem Vivo kann man erwarten, dass es nicht ganz so teuer wird. Und was man bisher an Gerüchte weiß, dass es ein OLED-Screen ist mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, mit einer Front-Facing-Kamera 8 Megapixel, hinten auch zwei Kameras, 13 Megapixel und 8 Megapixel. Und ein Snapdragon 870 soll da drin sein, mit verschiedenen RAM- und Storage-Ausstattungen natürlich, wo es noch nichts bekannt. Und auch eine große 8040 mAh Batterie, also Akku, ne? Englisch Battery. Übrigens, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ne? Akku ist falsch, Batterie ist richtig. Ja, so. Und 44 Watt Fast Charging, das ist nicht schlecht. Damit wird natürlich auch hier die Hoffnung verbunden, dass das Gerät dann auch entsprechend günstig ist. Ja, schon wird das natürlich so eine typische Erfahrung so, ja, wäre gut gewesen, aber für den Preis ist es halt nur eins unter vielen. Ne? Ja, genau. Ich weiß übrigens nicht, das haben anscheinend auch noch nicht alle so Firmen wie Samsung begriffen, warum so ein Tablet, das neue Tablet S, S8, S9 von Samsung, ja, so teuer ist wie ein iPad. Noch teurer, glaube ich, teilweise sogar, genau. Verstehe ich nicht, weil, wenn ich mir das angucke hier, ne, die Chips ist eindeutig, also die machen aus dem Samsung, also die iPads machen aus dem Samsung Geschnetzeltes. Also, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Ne? Das ist, wie wenn ihr an der Ampel steht und habt einen VW Käfer und nebendran ist ein Veyron und ihr macht mit dem ein Wettrennen. Das dürft klar sein, ne, was dann passiert. Tja, so ist das. Also, ich weiß nicht, Samsung hat es da noch nicht so ganz kapiert, aber naja, okay. Ist nun mal so, aber anscheinend fährt ja auch Samsung, hat ja seine Kunden wahrscheinlich, irgendwelche Business-Kunden, denen das sowieso egal ist, die haben in ihren Dokumenten stehen, dass das Gerät muss genutzt werden und fertig. Ne, so, ja, und dann wird das halt gemacht, fertig. Übrigens, seit langem habe ich nichts mehr über die Google Home, beziehungsweise die heißen ja jetzt Google Nest Hubs, ja, gesprochen nach die früher Google Home Geräten, ne? Denn auch hier gab es eigentlich nichts Besonderes und ich habe ja hier die ganze Wohnung umgerüstet sozusagen auf, nicht sozusagen, ich habe die Wohnung umgerüstet auf die Amazon Echoes und hier läuft kein Google Gerät mehr im momentan. Aber ich muss sagen, ich bin letztens wieder in Versuchung gekommen, hier das mal wieder zu starten, ja. Denn es gibt da offenbar ein paar interessante Sachen. Da hat sich einiges getan, insbesondere auch mit den Geräten, die ein Display haben. Es soll wohl möglich sein, dass in Zukunft übrigens die Nest Hubs auch als Standalone-Tablet genutzt werden können. Das ist interessant, also quasi so eine Art abnehmbarer Screen, den man dann als Tablet nutzen kann und so zum Laden und zum stationären Einsatz dann wieder an den Hub quasi ansetzen. Dann ist übrigens auch der Name mal wieder richtig, dann ist es tatsächlich ein Hub und dort dann wieder nutzen, ja. Das ist noch, diese Gerüchte sind noch im frühen Stadium, also da muss man jetzt noch warten, klar, was da sich noch abzeichnet, aber das wäre eine sehr interessante Perspektive meiner Meinung nach. Außerdem gab es verschiedene Updates auch für die Nest Hubs und Google Home Geräten, die ein paar weitere Funktionen hinzufügen, die für einige vielleicht interessant sein könnten. So sind zum Beispiel die Google Nest Hubs auf Fuchsia umgerüstet worden. Ja, die haben jetzt Fuchsia OS drauf. Interessant. Und auch die alten wurden softwaremäßig geupdatet. Und vielleicht ist es da mal wieder angebracht, das alte Teil mal wieder aus der Packung zu nehmen, anzuschalten und updaten zu lassen, um da mal zu gucken, wie die neuen Funktionen sind. Das Update könnt ihr auch starten über die Google Home App in auf eurem Smartphone, wenn es damit verbunden ist mit diesem Account. Yep. Gut. Ja, das OnePlus 10R, das habe ich ja am Anfang gesagt, da komme ich jetzt auch noch dazu. Das OnePlus 10R, einer der vielen des neuen OnePlus-Geräten, die jetzt auf den Markt kommen. Das OnePlus 10R wird nicht so lange mehr auf sich warten lassen. Und das Teil hat eine Besonderheit, das hat nämlich den Dimensity 8100 Chipsatz, was natürlich sehr, sehr gut ist. Der ist performant, wird nicht so heiß und ist relativ günstig. Damit wird natürlich erwartet, dass auch das Gerät günstiger ist als das OnePlus 10 Pro, aber kaum langsamer als dieses. Ja, nicht schlecht. Das Teil hat auch ein 6,7 Zoll E4 AMOLED-Screen und 120 Hertz Refresh-Rate hat Ausstattungen bis 12 Gigabyte und 256 Gigabyte Storage, wenn ich das richtig sehe, genau. 4500 mAh Akku. Gut, die Kamera. Die Triple-Kamera ist so dieses übliche enttäuschende Dreigespann, das heißt 50 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makrosensor, der wirklich für nichts zu gebrauchen ist. Ja, und deswegen, ja, ist das aber eine interessante Sache vielleicht für manche Leute. Ich finde auch 120 und 150 Watt Charging, wenn es denn jemand braucht, dürfte vielleicht für einige interessant sein. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, NFC-Support, Dolby Atmos-Unterstützung, Android 12 OS wird mit drauf sein. Und halt, Moment, Entschuldigung, kein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. So, bam. Aber NFC. So. Finde ich interessant. Also ich würd auf jeden Fall sagen, das ist das bessere OnePlus 10. Wie robust es ist, wird sich zeigen. Das OnePlus 10, was bei Cherry Rig Everything getestet wurde, das ist also ziemlich leicht durchgebrochen in der Mitte. Aber wie das hier aussieht bei diesem Gerät, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ja. Da muss man erst warten, bis wieder jemand wie Cherry Rig Everything da das Ding versucht zu zerbrechen. Ja. Dann wissen wir es. Ja, also das bessere OnePlus 10 ist jedenfalls in den Startlöchern momentan, aber für Indien im Test. Allerdings besteht eigentlich kaum ein Zweifel, dass das auch global startet. Das Gerät. Nur wann ist eben die große Frage. Ja, Samsung hat noch ein bisschen Probleme bekommen zu guter Schluss hier mit diesem Throttling. Auch hier wird nochmal deutlich gemacht, dass das so nicht geht. Diesmal von Gizmo China. Entschuldigung, diesmal von Fantroid. Genau, Fantroid. So geht das nicht. Kann also nicht sein, dass hier, wie ich auch schon gesagt habe, quasi technische Daten versprochen werden, die dann grundsätzlich nicht erreicht werden können, weil das Gerät drosselt wegen Hitzeproblemen. Auch hier steht es nochmal ganz klar drin. Das Problem wird die Überhitzung sein. Es wurde auch nachgefragt, wenn man jetzt diese Drosselung wegnimmt. Ist dann das Gerät, ist das dann noch sicher zu betreiben? Wird es nicht zu heiß? Und hier wird dann gesagt, dass es zusätzliche Funktionen gibt, um die Überhitzung zu vermeiden. Also doch nicht ganz so ohne Drosselung. Wobei, wenn das die Hardware-Drosselung vom Prozessor ist, dann kann man nichts machen. Wenn man sich für so eine Bratpfanne Snapdragon entscheidet, dann muss einem das klar sein, dass der Prozessor selbst herunterregelt, damit das Ding nicht abfackelt. Ja, ganz einfach. Dieser Prozessor ist hoffnungslos überzüchtet. Der dürfte gar nicht so schnell getaktet werden. Dann wäre natürlich die Leistung deutlich geringer. Und das ist eben der Hintergrund, wenn man einen Prozessor nimmt, der eben nicht mehr den Anforderungen entspricht, der eben Schrott ist, muss man ganz klar mal sagen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist den Ausdruck, den hat man auch früher genutzt, dann beim Amiga die Prozessoren, ja, die Schrottprozessoren, die kamen dann wieder auf den Markt, eben weniger getaktet oder die GPU oder FPU deaktiviert, ja. Und damit sie eben wieder in die anderen Geräte reinkommen, die wurden dann mit einem E bezeichnet oder so, ne? Und dann konnte man die eben nochmal recyceln. Aber seht ihr, diese Prozessoren, die sind eben, diese Snapdragon 8 Gen 1, die sind eigentlich nicht für diese Leistung ausgelegt. Die produzieren zu viel Hitze, die dürften nicht so hoch getaktet werden, dann wäre das mit der Hitze kein Problem, aber dann wären sie eben deutlich schwächer von der Leistung her. Aber ehrlich gesagt, das wäre mir lieber, als so wie das jetzt ist, denn hier wird eine Leistung versprochen, die in der Praxis gar nicht erreicht werden kann, weil der Prozessor aus Sicherheitsgründen runterschalten muss, dass das Ding nicht kaputt geht, ja, oder Schlimmeres, weil wenn das zu stark überhitzt, kann es auch sich auf den Akku auswirken, nicht, dass am Schluss das ganze Ding noch in Flammen steht. Und deswegen, diese Bedenken wurden hier auch geäußert und es wurde auch gefragt, wie es damit jetzt aussieht. Und ja, gut, wenn das die normale Drossel vom Prozessor ist, ist es gut. Aber wenn Samsung jetzt auch hier wieder zusätzlich nochmal Funktionen implementiert, um die Überhitzung zu verhindern von der Softwareseite aus, dann ist es nichts anderes als eine Software-Drossel. Und so sieht es auch der Autor hier, dass es nicht sein kann, dass man quasi den Kunden dermaßen bevormundet, sondern man muss auch tatsächlich dann die Drosselung komplett wegmachen, zumindest von der Softwareseite her, um dann eben dem Kunden zu zeigen, hier, ne, dass du kannst es machen, aber ne, da kann auch eine Einblendung von mir aus kommen. Achtung, auf eigenes Risiko, der Prozessor wird zu heiß, ja, wenn man seine versprochene Leistung abruft, auf eigenes Risiko, gut, alles klar, kann von mir aus kommen, dann weiß es der Benutzer, aber einfach so Mechanismen einzupflegen in die Software, die verhindert, dass der Schrotthaufen gerade noch so läuft, also das geht meiner Meinung nach nicht. Und wenn das jetzt ein bisschen zu hart Ausdruck ist, mag sein, damit will ich eben verdeutlichen, wie diese zusätzlichen Maßnahmen auf mich wirken, um einen Prozessor, der hoffnungslos überlastet ist, noch in einem Gerät betreiben zu können, ohne dass man sich die Flossen verbrennt. Ja, genau das ist es. Und so sieht es auch hier der Autor von Fantroid. Der hat hier auch meinen Punkt hier genau getroffen und sagt hier ganz klar, so geht das nicht. Gut, dann war das die ganzen Themen. Jetzt komme ich noch zu App der Woche. Diesmal sind es zwei Apps der Woche übrigens, weil beide Tools alleine waren diesmal meiner Meinung nach nicht groß genug. Es sind wirklich kleine Tools, die jetzt nicht so weltbewegend sind, aber die man durchaus, wenn man so Alternative haben möchte zu etablierten Softwarepaketen, eigentlich ganz gut findet. Und zwar ist es einmal TTS Util. Ja, etwas, was in vielen Smartphones gar nicht mehr berücksichtigt wird, nämlich die Sprachausgabe. Die richtige Sprachausgabe über TTS. Damit kann man Texte sich vorlesen lassen, von verschiedenen Quellen eingeben. Klar, ist das Einfachste. Hier mit TTS Util kann man aber auch Textdateien angeben, die man dann vorgelesen bekommt. Also ihr könnt quasi eine ganze Textdatei auswählen und die wird euch dann komplett vorgelesen. Und auch euer Clipboard kann euch vorgelesen werden, wenn ihr das einstellt. Ja. Und das bietet natürlich auch faszinierende Möglichkeiten. Die TTS-Sprachausgabe ist eigentlich relativ gut. Mir gefällt die eigentlich besser als solche Stimmen wie zum Beispiel bei der Google Maps Navigation. Ich hätte viel lieber die TTS-Stimme hier eingestellt. Ja. Auch solche Stimmen wie beim Amazon Echo finde ich nicht immer korrekt. Weil gerade wenn etwas Seltsames gesagt wird, dann, also nicht gebräuchliche Ausdrücke, dann kommt man da ins Stocken und hört einen deutlichen Unterschied zu vorher. Also es ist nicht konsistent genug. Die TTS-Sprachausgabe ist grundsätzlich nicht so gut, ja, wie die eben genannten, aber dafür konsistent. Ja, und das finde ich meiner Meinung nach sehr gut, denn nach kurzer Zeit hört man diese Stimme und kann sie perfekt verstehen, weil eben das alles gleichmäßig, also konsistent ist und meiner Meinung nach super. Gibt sehr viele verschiedene Sprachen. Ich nutze auf meinen Geräten ja Deutsch, Englisch und Japanisch und in allen drei Sprachen bietet diese TTS-Sprachausgabe eine wunderbare Qualität. Und man kann auch die Stimmen ein bisschen verändern, das heißt, man kann auch die Pitch einstellen, also die Tonhöhe und auch die Geschwindigkeit kann man einstellen. Meiner Meinung nach ist das Richtige, zum Beispiel auf dem Amazon Echo, die Stimme ist einfach viel zu langsam, ja. Also da komme ich mir manchmal vor, was ist denn jetzt los? Schneller, red schneller. Also Wahnsinn, das macht mich rasend manchmal. Ja. Vor allem, wenn er eine schnelle Antwort will, ja. Dann ist das so langsam. Folgende Antwort habe ich im Netz gefunden. Ach Gott, wenn jemand so mit mir sprechen würde, würde ich sagen, schneller, schneller. Oh Mann, furchtbar. Aber auf jeden Fall, so geht das eben mit TTS ganz gut. Dann kann man das einfach schneller schalten und wupp, dann läuft es. Also, das ist eine absolut kostenlose, freie Open-Source-Software. Die gibt es bei F-Droid zum Herunterladen und ist eigentlich ganz simpel zum Vorlesen von Texten aus verschiedenen Quellen, Files, Eingabe oder Clipboard. Richtig gut. Über jede Sprache, die in TTS drin ist, und das sind wirklich, wirklich viele. Ebenfalls bei F-Droid gibt es eine andere App. Wisst ihr, es gibt bei Android ja so viele Apps, schwierig, was Neues zu finden. Ziemlich schwierig. Aber manchmal lohnt es sich dann wenigstens eine Funktion, die es eigentlich bereits gibt, zu ersetzen durch eine neue App, vor allem wenn sie Open Source ist, offen ist oder eben auch optisch ansprechender ist. Und eine solche Funktion ist der Schrittzähler. Eigentlich hat fast jedes Smartphone heute Google Fit drauf, Your Way Health oder sogar eigene Entwicklung, wie zum Beispiel das OnePlus, ja, ein eigener Step-Tracker drin. Ja. Und das ist auch für die meisten Fällen nicht nur ausreichend, sondern meistens auch gut, wenn zum Beispiel Google Fit drauf ist, gleicht das ab mit Pokémon Go. Also kriegt man die Schritte auch noch bei Pokémon Go. Und das ist natürlich wunderbar. Da kann man sehr viele Kilometer laufen, weil dann eben auch das Laufen zum Beispiel von der Smartwatch zählt. Also permanent. Ich habe gestern, ihr werdet es nicht glauben, ich habe gestern 8,7 Kilometer bin ich in der Wohnung gelaufen. Ja, ihr habt es richtig gehört, in der Wohnung. So sieht es aus. Ich habe keine Ruhe, ich weiß. Aber es gibt auch Gründe, warum man das nicht machen soll. Wenn man zum Beispiel diese ganze Anbindung an Google Fit oder an Pokémon Go oder ähnliches gar nicht braucht, gar nicht will, aber einfach nur einen ganz normalen Fitness oder einen Step-Tracker haben möchte, der einem nur selbst das auswertet, aber nicht die Daten irgendwo hin verschickt, dann kommt man zu der App Passeo. Passeo, auch hier kostenlos und Open Source bei F-Droid, bringt einen Standard Step-Tracker, also Schrittzähler, der die Ergebnisse auch grafisch auswertet, ja, und nur auf dem Gerät speichert. So kann man dann zum Beispiel sehen, wie viel man in der Woche, also im Tag, die Woche, Monat oder im ganzen Jahr an Schritte gemacht hat. Das ist ziemlich viel bei mir eigentlich. Und kann dann entsprechend sich auch Statistiken anschauen. Beispielsweise durchschnittliche Schritte pro Tag oder man kann sich ein Schrittziel festlegen auch. Ja, 10.000 zum Beispiel ist ein gutes Schrittziel. Also 10.000 Schritte am Tag sollte man schon machen. Wer weniger macht, sollte sich vielleicht ein bisschen zusammenreißen und ein paar Schritte mehr machen. Das ist besser so. Ja. Und Schritte, die man eben bis jetzt gelaufen hat an diesem Tag. Das Ganze gibt es dann auch in einem Diagramm, in Balkengrafik, also so wie man das eigentlich gewohnt ist von Your Health oder Google Fit, ziemlich übersichtlich. Aber eben mit dem Vorteil, dass es nur auf dem Gerät gespeichert ist, sicher, und hier geht nichts raus an eben diese großen Konzerne, und das ist meiner Meinung nach für manche Sachen auch ganz gut. Übrigens auch sehr interessant, um eben hier seine Fitness zu kontrollieren oder eben seine Ziele einhalten zu können. Wie gesagt, ohne die großen Konzerne im Hintergrund. Zwar muss man eben diese Abstriche machen. Es gibt keine Anbindung an andere Apps. Das heißt, wenn nur das läuft, dann wird es natürlich schlecht für Pokémon Go. Aber, wie gesagt, es gibt immer andere Anwendungsszenarien. Deswegen, sowohl TDS Util als auch Passeo, der Schrittzähler, gibt es kostenlos im F-Droid Store. Am besten über die F-Droid App installieren, dann bekommt ihr auch immer die aktuellen Updates. Es ist aber auch möglich, dass ihr direkt die APK installiert, wenn euch das lieber ist. Wie gesagt, alles Open Source. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und Informationen zu der Sendung in den Shownotes. Die findet ihr in eurem Podcast-Player, Netcast-Player, irgendwo, ja, zum Runterklappen, oder vielleicht sind sie sogar schon auf dem Bildschirm. Dort könnt ihr euch dann weiterklicken. Natürlich besonders wichtig heute die, wie immer, die App der Woche und auch die Links zu dem Doogie-Phone. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, das ist der Wahnsinn. Ja, endlich mal ein Gerät, wo ein klein wenig anders ist als die anderen Geräte, zumindest auf der Rückseite. Vorne ist natürlich alles wieder wie gehabt, ne? Aber trotzdem. Ja, dann danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleingrünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. volumes, rule that world.